du Anfang der 2000er nie in der ersten Reihe stehen wolltest, weil sie Bier teilweise rückwärts getrunken haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Die Bloodhound Gang hier auf Ö3. Und jetzt ist die neue von Miley Cyrus dran. End of the World heißt die. Da nach dem kompletten Gegenteil. Toll nämlich. Then it's not the end of the world. Es gibt schon Tage. Tage, wo ich denk, es wär so besser. Aber geglaubt hab ich, was ich denk, noch nie. Ich frag mich oft, bis bei dir ging, wenn du allein bist. Sag, dass du manchmal noch ein Geld machst mit. Und ich heul, wenn ich ihn seh auf deinen Fotos. Weil bei manchen Sachen bleibt mein Herz so still. Und ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Ich hab zwei Tickets für Oasis. Aber weißt du, was jetzt wirklich richtig blöd ist? Ohne dich will ich nicht hin, weil's dann nicht schön ist. Komm noch bitte kurz zurück. Und ich behalte dich dafür immer. Und wir singen wie ein Wunderberg in Engel. Weil ein sogar die zwei sich wieder mögen, können wir schauen. Dann können wir das sicher auch. Ihr hört den Teil. Eure Musik. Euer Hilfradio. One of us will die. Like the back of my hand, I felt the